Artikel 41c. Es ist dem Staat untersagt, dem Bürger vorzuschreiben, wo er sein Geld, sein Gold oder Silber oder andere Kapitalanlagen lagern will, ganz gleich, ob im In- oder Ausland. Er darf auch keine künstlichen bürokratischen Hürden gegen die freie Entscheidung des Lagerorts aufrichten und er hat kein berechtigtes Informationsinteresse diesbezüglich gegenüber dem Bürger. Artikel 41d. Der Bürger ist dem Staat in keinem Falle rechenschaftspflichtig über den Gebrauch, die Verwendung oder Verbringung seines Geldes, seiner Edelmetalle oder seines anderen mobilen Kapitals wie Devisen, Fremdwährungen, Anleihen, Anteilsscheinen oder anderen verbrieften Vermögenswerten. Artikel 41e. Der Staat darf keine Kapitalverkehrskontrollen, Devisenbeschränkungen oder Maßnahmen einführen, die in ihrer Wirkung einer Behinderung des freien Kapitalflusses oder der Freiheit der Bürger, Vermögen in beliebiger Form ohne Behinderung durch den Staat grenzüberschreitend zu transferieren, gleichkommen. Artikel 42. Das staatliche Geld muss als gesetzliches Zahlungsmittel dem Bürger in jedem Fall in Form von Bargeld, also Edelmetallmünzen und Scheinen, zur Verfügung stehen. Die Verwendung von Bargeld darf nicht gesetzlich oder durch andere Maßnahmen des Staates eingeschränkt werden, auch nicht der Höhe einer Einzeltransaktion nach. Artikel 43. Der Staat darf das Angebot privater Anbieter von Geld nicht behindern oder einschränken. Für die Anbieter von privatem Digitalgeld gilt Artikel 12. Artikel 44. Der Staat darf keinen zwischenstaatlichen oder internationalen Abkommen beitreten, welche die diesbezüglichen Rechte seiner Bürger einschränken. Artikel 44a. Artikel 40 bis 44a dieser Verfassung sind unabänderlich. Staatsform, Bund, Länder, Begrenzung der Staatsquote und Subsidiarität. Die Gesellschaft kann nur frei und selbstbestimmt sein, wenn der Staat auf seine notwendigen Aufgaben begrenzt wird. Dort, wo der Staat benötigt wird, muss er so nah am Bürger agieren und die Entscheidungen so bürgernah treffen wie möglich. Das Prinzip der Subsidiarität darf nicht nur gefordert und in der Verfassung formuliert werden, es muss konkretisiert werden. Damit nicht spätere Politikergenerationen einen Ermessensspielraum für die Zentralisierung herausschinden. Der Maßstab für diesen schlanken Staat ist das Deutsche Kaiserreich, welches mit einer Staatsquote von 12% inklusive der von Bismarck eingeführten Sozialversicherung auskam. Allerdings gab es auch im Kaiserreich bereits von Militarismus getriebene Tendenzen, den Staat zu vergrößern und ihm essentielle infrastrukturelle Aufgaben zu übertragen, die im Wesentlichen durch militärische Paranoia getrieben waren. Das betraf vor allem Dinge wie Kommunikation, Post- und Fernmeldewesen, Eisenbahnen und andere Elemente der Infrastruktur. Hinzu kam, dass das Kaiserreich durch das Übergewicht Preußens im Staatenbund zum Zentralismus neigte. Der die föderale Struktur repräsentierende Bundesrat war schwach und dieses Fehlkonstrukt trug wesentlich dazu bei, dass das Reich, geführt von Großmannssucht und Inkompetenz, in die Katastrophe des Ersten Weltkrieges schlitterte. Das war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, die dem nationalen und internationalen Sozialismus Tür und Tor öffnete und so unvorstellbares Leid über die Menschheit brachte. Es muss also darum gehen, einerseits die Staatsaktivität insgesamt zu beschneiden und zu begrenzen, andererseits alle Entscheidungen so dezentral wie möglich zu treffen. Auch dort, wo ein Zentralstaat gebraucht wird, wie zum Beispiel beim Militär, müssen dezentrale Milizstrukturen entwickelt werden, die einen Missbrauch des Militärs zur Errichtung einer Tyrannei ausschließen.